NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen. Heute mit der Sonnabendstory. Die drei reichen Mahlzeiten der Bettlerin Subbalakshmi. Hans Päth schließt eine Erzählung des tamilesischen Schriftstellers Akilan. Der 1922 geborene Autor wurde in jungen Jahren vom Freiheitsgedanken und Unabhängigkeitsstreben Mahatma Gandhis beeinflusst. Als Freiheitskämpfer wird er oft tituliert, weil er sich neben seinen historischen Romanen, Kurzgeschichten, Kinderbüchern, Reiseberichten, Theaterstücken und journalistischen Publikationen auch einen Namen als politischer Redner gemacht hat. Bis zu seinem Tod im Januar 1988 hat sich Akilan immer für soziale Gerechtigkeit engagiert. Hören Sie Hans Päth mit Akilans Erzählung »Die drei reichen Mahlzeiten der Bettlerin Subbalakshmi«. Wenn jemand alle Bettler der Stadt Tiruchi auf einmal sehen will, muss er an einem Samstag gegen 9 Uhr morgens in die Tenor Padabhirama Pillai-Straße gehen. In unserer Zeit, in der die Zahl der Geizhälse ständig wächst, leben in dieser Straße immer noch die Chetyars, die Kaste der Geldverleiher, von denen einige die von alters her geübte Mildtätigkeit noch nicht verlernt haben. An einem solchen Tag gießt der eine Chetyar den Bettlern Reissuppe in die Zinnbecher, ein anderer verteilt kleine Münzen. In der Welt der Bettler hat deshalb dieser Ort eine besondere Bedeutung. Es wimmelt und drängt sich die ganze Straße entlang. An solchen Tagen haben die Chauffeure es schwer, ihre Herrschaften mit der sonst üblichen Geschwindigkeit durch diese Straße zu fahren. Die Bettelkinder, die nackt und gleich den Würmern nach der Regenzeit über die Straße kriechen, hören wüste Flüche von den Fahrern. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Man sieht verschiedene Bettlertypen. Einarmige, lahme, blinde, Bettler ohne Nasen, Bettler mit allen möglichen Gebrechen. Auch hunderte von verwahrlosten Frauen und Mädchen stehen herum. Es geschah an einem Samstag. Wie üblich waren die Bettler aus allen vier Himmelsrichtungen in die Straße geströmt. Eine hochschwangere Frau, die schon seit dem frühen Morgen in der Gasse Schlange gestanden hatte, bekam plötzlich Wehen. Sie versuchte stöhnend und ächzend die Schmerzen zu unterdrücken. Sie wuchsen ins Unerträgliche. Langsam trennte sie sich von den anderen und ging zum Straßenrand. Eine lahme Alte, die seit einigen Tagen mit der Schwangeren zusammen war, begriff, was vor sich ging, und folgte ihr. Auf der Straße ging das geschäftige Treiben weiter. Die Fahrradklingeln schrillten betäubend in den Ohren. Wie immer hastelten Autos durch das Gewühl. Die Schwangere blickte um sich. Sie suchte nach einem Platz, wo sie für sich sein konnte. Aber es war keine Zeit mehr, Überlegungen anzustellen. Der Schmerz drängte. Ein neues Leben verlangte heftig, in die Welt einzutreten. Sie schaute sich um. Es war am hellen Tag, mitten auf der Straße. Es wurde dunkel um sie. Am Rinnstein vor einer bröckeligen alten Mauer stand eine Mülltonne. Ihr verdunkelter Blick entdeckte einen 2 Fuß breiten Zwischenraum. Sie schleppte sich zu der Mülltonne, hielt sich an ihrem Rand fest und ließ sich nieder. Sie rang nach Atem, als ob jemand sie erdrosselte. Im gleichen Augenblick hörte sie ein Stimmchen. Die lahme Alte eilte zu ihr und fing das Kind in ihren Händen auf. »Guck mal, Subi, es ist ein Junge«, sagte die Alte und lachte mit ihrem zahnlosen Mund. Inzwischen hatte es einen kleinen Auflauf gegeben. Ein paar Zuschauer machten sich hilfsbereit, um die Frau zu schaffen. Ein Mädchen trug Wasser herbei. Alte Tücher wurden gesammelt. Man brachte heißen Kaffee, den die lahme Alte der Frau zu trinken gab. Es kamen auch Idli und Dosai, Knödel und Pfannkuchen aus Reismehl aus 2 Häusern in der Nähe. Einige der Vorbeigehenden warfen Münzen hin. Ein Mann, ein Studierter offensichtlich, hatte einen Einfall. Kann man denn nicht der Stadtverwaltung Bescheid sagen? Dann könnte der Frau doch geholfen werden. Der Mann konnte zwar Ratschläge erteilen, aber selbst etwas tun, das konnte er nicht. Er war schnell weggegangen. Eine Frau, die seinen Rat gehört hatte, fragte 2 Männer, die sich etwas abseits gehalten hatten, »Hey, Sie da, kann nicht einer von Ihnen Bescheid geben? Haben Sie keine Frau und Kinder?« Die beiden machten sich auf den Weg zum städtischen Krankenhaus. Die Menge der Bettler zeigte kein Interesse an dieser Angelegenheit. Wie soll man zu Geld und Reissuppe kommen, wenn man seine Zeit mit Herumstehen und Gaffen vergeudet? Alle Aufmerksamkeit konzentrierte sich jetzt auf die Reissuppe, die man zu verteilen begonnen hatte. Nur noch wenige Leute standen um die Frau herum. Die lahme Alte legte das Kind neben die Mutter und sammelte die Münzen ein. Es war etwas mehr als eine halbe Rupie zusammengekommen. Sie aßen die Idlis und Dosais, die sie vorher bekommen hatten. Seit langem hatten sie so ein Essen nicht mehr gehabt. Ein Angestellter vom Bürgermeisteramt kam vorbei. Er trug Khaki-Kleidung und einen Hut. Er forderte die Leute auf, Platz zu machen. »Hey, Alte, sagt der Frau, sie soll mit mir kommen. Sie wird im Hospital gut versorgt werden.« »Ja, sagen Sie, wie soll sie denn mitkommen? Sie soll das Kind nehmen und mitgehen.« Die Alte warf dem Mann einen Blick voller Geringschätzung zu. »Ihr Männer versteht doch einfach nichts davon, bis ihr nicht selbst einmal die Wehen bekommt. Gehen Sie, Sie brauchen sich um diese Frau nicht zu kümmern.« Der Mann schluckte an dieser Demütigung. Er überlegte einen Augenblick, dann fuhr er schnell mit seinem Fahrrad davon. Die Zeit verging. Auf der Straße war nicht mehr viel Verkehr. Die Sonne stand hoch. Der Teer fing an zu schmelzen. Die beiden Frauen waren schutzlos der Sonne ausgesetzt. Die Mülltonne warf keinen Schatten mehr. »Komm, wir gehen irgendwo in den Schatten«, sagte die Alte. »Ich nehme das Kind.« Die junge Frau war zu schwach zum Aufstehen. Aber der Boden wurde so heiß wie eine Eisenplatte, auf der Dosais gebacken werden. Da hielt plötzlich ein ganz neues Auto vor ihnen. Ein großes Auto mit einem roten Kreuz darauf. Der Mann mit der Khaki-Uniform stieg aus. »Kannst du allein einsteigen oder soll ich dir helfen?«, fragte er. Die beiden Bettlerinnen machten große Augen. Also war dieses große, funkelnagelneue Auto nur für sie und ihren Sohn gekommen. Das musste ein Glückskind sein, der Junge. Die Alte warf dem Mann im Khaki-Hemd einen dankbaren Blick zu. Sie bereute nun, dass sie ihn vorher angeschnauzt hatte. »Nur die Mutter und das Kind sollen mitkommen. Mach dir keine Sorgen, im Krankenhaus ist sie gut aufgehoben.« Die Alte blieb zurück und das Auto nahm die Mutter und ihr Kind mit. Sie bekam ein Bett in der Entbindungsanstalt. Eine ältere Ärztin kümmerte sich um sie, eine Krankenschwester nahm sich des Kindes an. Die Bettelfrau wollte ihren Augen nicht trauen, als sie all das sah, das große Krankenhaus, die Betten, die geschäftig hin- und herlaufenden Leute und all das, was sie ihr brachten. Die Bettelfrau staunte. Nie zuvor war sie in einem so großen Gebäude gewesen, in einem so weiten Zimmer, in einem so weichen Bett. Die Wände waren weiß gestrichen, der Zementboden glänzte. Durchs Fenster sah sie Blumen, die der Wind zärtlich bewegte. Man brachte ihr Brot und heiße Milch. Sie hatte zwar vorher schon Kaffee und Idlis gehabt, aber die hatten ihren seit Tagen andauernden Hunger nicht stillen können. Erst nachdem sie das Brot und die Milch zu sich genommen hatte, hatte sie das Gefühl, satt zu sein. Das Kind lag in einer Wiege neben ihr. Lange starrte sie es an. Sie spürte einen unbändigen Stolz. Gleich wollte sie das Kind nehmen und ihm zu trinken geben. Es war ihr erstes Kind. Zum ersten Mal hatte sie eine Geburt erlebt. Aber ein reichliches Essen hatte sie nun zum zweiten Male in ihrem Leben gehabt. Jetzt erinnerte sie sich, wie sie zum ersten Mal gut gegessen hatte. Es war wie ein schöner Traum. Genau vor 10 Monaten hatte sie sich zum ersten Mal richtig satt gegessen. Niemals würde sie vergessen können, was vor und nach diesem Festmahl geschehen war. Die Begebenheiten vor und nach diesem Essen waren eine einzige Geschichte vom Genuss des Gaumens, vom Hunger im Magen und dem Verlangen des Herzens. Ihre Großmutter war eine Teufelin. Selbst die Spitzbuben, die es unter den Bettlern gab, hatten Angst vor ihr. Da Subbalakshmi unter ihrem Schutz aufwuchs, war sie vor den Strolchen sicher. »Ihr Bettelhunde, was starrt ihr sie so an? Geht heim und seht euch eure Schwester an, ihr Lumpengesindel!« Aber dann kam das Fieber und nach 2 Tagen kam der Tod und nahm sie mit. Es fiel ihr sehr schwer, ihre Enkelin allein zurückzulassen. »Subbi, du bist doch noch ein Kind. Wenn ich tot bin, musst du gut auf dich Acht geben. Es ist kein Unrecht, wenn du dein Leben in Treu und Ehren mit einem Mann teilst. Du darfst dich aber nicht verführen lassen. Dein Großvater hat mich geschlagen und getreten. Es gibt nichts Böses, was er mir nicht angetan hätte. Aber bis zum Ende bin ich ihm treu geblieben. Er ist tot und ich folge ihm bald. Ich sterbe als eine Bettlerin, aber stolz. Dir soll es immer gut gehen. Die 10 Tage nach dem Tode der Großmutter erschienen der Enkelin wie 10 Jahrtausende. Ohne dass sie gewusst hätten, warum, waren die anderen Bettlerinnen neidisch auf Subi. Die jungen Männer lachten ihr zu und spaßten mit ihr. Ihre Haut war glatt und sie sah wohlgenährt aus. Ihre Großmutter hatte ihr immer etwas zu essen verschafft, auch wenn sie selbst hätte hungern müssen. Nach ihrem Tod waren der Hunger bei Tag und die Furcht bei Nacht ihre einzigen Gefährten. Freitags wurden in einigen Läden am Markt kleine Münzen ausgeteilt. Der Reihe nach bekamen die Bettler etwas in die ausgestreckten Hände und gingen wieder. An einem Freitag stand vor Subi, 4 Hände weiter in der Schlange, ein junger Mann. Er war neu hier und er war sauber angezogen und sah gut genährt aus. Als er seine Hand ausstreckte, bekam er kein Geld, sondern Schimpfworte. Was hast du hier zu suchen? Kannst du nicht als Kuli arbeiten? Gern. Geben Sie mir Arbeit? Fragte der Junge. Hau ab, such deine Arbeit anderswo. Die Bettler brachen in lautes Gelächter aus. Und er wusste vor Scham nicht, wo er hinsehen sollte. In dieser Lage bemerkte er aber doch, dass Subi ihn mit Sympathie anschaute. Darüber schämte er sich nur noch mehr. Aber er verlor den Mut nicht. Er folgte den Bettlern und streckte seine Hand aus wie sie. Es geschah ihm immer das Gleiche. Bist du lahm? Kannst du nicht arbeiten? Fragten die Leute. Die Bettler aus Tradition sahen den Bettler aus Not sehr ungern unter sich. Einer sagte, nur weil solche 4 schrötigen Schlingel sich jetzt unter uns mischen, ist unser Leben so schwer geworden. Eine Woche lang zog der Junge mit dieser Truppe herum und oft traf er auf Subi. Subi konnte nicht übersehen, wie nach und nach seine weißen Kleider zerlumpten und seine Glieder vom Hunger schwächer und schwächer wurden. Der Ärmste, er ist den Hunger nicht gewohnt und deshalb gehört er nicht zu uns. Subi konnte sich dieses Gedankens nicht erwehren. Eines Tages, als sie unter dem Banyanbaum vor dem Bahnhof beim Essen saß, sah sie ihn wieder. Er war allein und sah sehr müde aus. Als er Subi essen sah, schaute er in eine andere Richtung. Subi nahm all ihren Mut zusammen und sprach zum ersten Male mit ihm. Sie fühlte ihr Herz klopfen. Willst du was zu essen? Ich habe etwas Reis hier. Er sah sie erschrocken an. Nie hatte er so eine Einladung erwartet. Isst du selber? Ich habe gar keinen Hunger. Er lachte laut. Was schwindelst du? Iss nur. Wenn du isst, ist es so gut, wie wenn ich gegessen hätte. Nimm doch etwas, sag nicht nein. Man muss ja Mitleid haben, wenn man dich sieht. Subi reichte ihm den größten Teil dessen, was sie an Reis in ihrem irdenen Gefäß hatte. Da sie ihn dabei so bittend ansah, konnte er nicht widerstehen. Außerdem fühlte er seit dem frühen Morgen einen reißenden Hunger im Leib. Beim Kauen sagte er, »Mir scheint, mein alter Beruf war doch besser als der jetzige.« »Was war denn das?« »Ich hab geklaut.« »Was, du bist ein Dieb?« »Na und? Hast du Angst? Ein Dieb ist doch auch ein Mensch. Was kann man denn dir schon stehlen?« Über ihre Augen huschte ein Schatten. Er biss sich auf die Lippen. Er verstand, das hätte er nicht sagen sollen. Es wurde dunkel. Er erzählte seine Geschichte. Er heiße Munian und sei aus Pudukkottai nach Tiruchi gekommen, um Arbeit zu suchen. Aber er fände nichts. Er meldete sich sogar beim Militär. Auch dort sei er abgewiesen worden. Aber sein verfluchter Magen knurrte und wollte sich nicht besänftigen lassen, bis er etwas stahl und ins Gefängnis gebracht wurde. Nach 6 Monaten wurde ich entlassen. Das ist jetzt 6 Tage her. Und wieder plagt mich der Hunger. Wenn ich doch nur wieder im Kitchen wäre, da gibt es Arbeit und was zu essen. Was bist du für ein Mensch? Schämst du dich nicht zu stehlen? Was bist du für eine Frau? Schämst du dich nicht zu betteln? Eine ganze Weile sahen sie sich trotzig an, aber dann besänftigten sie sich wieder und fanden sich in einem langen Seufzen. Es war in der Hochzeitssaison. Alle Bettler wussten genau, wann und wo Hochzeiten gefeiert wurden. An solch einem glückverheißenden Tag heirateten Subi und Munjan. Von irgendwoher hörte man eine Trommel, als Munjan Subi den gelben Faden mit der Turmerikwurzel als Unterpfand der ehelichen Treue um den Hals band. Subi erzählte ihm alles, was ihre Großmutter gesagt hatte. Er dürfe sie niemals verlassen. Er schwor es im Namen aller Götter, die er nur kannte. Am selben Abend geschah es irgendwie, dass dem Munjan zwei Silbermünzen in der Hand klingelten. Subi war sprachlos. Sie wusste nicht, ob sie weinen oder lachen sollte. »Hast du sie gestohlen? Ach was, am Markt gab es heute viel zu verdienen, wegen der Hochzeiten überall. 2 Rupien an einem Tag? Wenn ich mich angestrengt hätte, hätte ich auch 3 verdienen können. Ich bin nur zurückgekommen, weil es spät geworden ist.« Es blieb ihr nichts übrig, als ihm zu glauben. Sie sah ihm in sein frohes Gesicht und war stolz. »Heute haben wir ein Hochzeitsfestessen in einem Restaurant mit Wadai und Payasam und allem, was dazugehört. Glaubst du, sie werden uns reinlassen?« »Mit Geld, ja. Auch ein Esel, der Geld hat, wird hoch angesehen.« Zum ersten Mal in ihrem Leben sah sie ein Bananenblatt vollgehäuft mit Reis. Dazu gab es Wadai, Payasam und Appalam. Stolz saß sie neben ihrem Mann. Sie aß hastig und dachte dabei an ihre tote Großmutter. Während des Essens warfen sie sich Blicke aus den Augenwinkeln zu und lächelten. In einem kleinen Laden kaufte Munjal Betelblätter von der ganz zarten Art aus Dindigul und Betelnussstücke. Er vergaß nicht, für Subi eine Blumengirlande mitzubringen. Gegen 10 Uhr spazierten die beiden langsam zum Ufer des Kauveri hin. Am Ufer des Flusses, in Ost-Chintamani, stand eine Mantapam, eine jener offenen Säulenhallen aus unbehauenem Granit, wie sie zum Schutz vor Sonne und Regen von alters her gebaut werden. Die Fluten des letzten Monsunregens waren noch nicht ganz abgeflossen. Der Kauveri berührte die beiden Ufer mit seinen Händen und schoss davon in Richtung See. Langsam fassten auch Subis Hände nach denen Munjans. Subi war noch schwach, doch sie fühlte sich wohl auf der weichen Matratze. Am Abend bekam sie eine Medizin und das Kind wurde mit Milch gefüttert. Das Kind schrie nicht viel. Auf einen Schlag machten die elektrischen Lichter ihre Augen auf, eine ganze Reihe. In der Ferne hörte man sanfte Musik aus dem Radioapparat. Jetzt kam ihr die Erinnerung an die Ereignisse nach ihrer Hochzeit. Ihre Augen füllten sich und die Tränen begannen zu strömen. So viel Leiden nach einem einzigen glücklichen Tag. Solche Grausamkeit. Am nächsten Tag, im Morgengrauen, waren Munjan und Subi von den Krähen geweckt worden, die dort am Ufer des Kauveris hausen. Von der Blumenkette, die Munjan am Abend in Subis Haar gewunden hatte, war keine einzige Blüte geblieben. Die Blütenblätter lagen zerstreut und verwelkt auf dem Boden. Der Duft aber war immer noch sinnberauschend. Die beiden badeten im kalten Flusswasser. Zum Umziehen hatten sie andere Lumpen mitgebracht. Sie aßen Fladen aus Reismehl, die sie für 2 Annas bei einer alten Frau am Straßenrand gekauft hatten. »Subi, ich gehe jetzt. Ich komme vor 2 Uhr zurück. Bleib du hier und pass gut auf dich auf. Komm bald wieder.« Es wurde 2 Uhr, dann 3 und auch 4 Uhr. Es war ihr, als ob sich ein Insekt langsam in ihr Herz einbohrte. Dieser nagende Schmerz wurde von Stunde zu Stunde unerträglicher. Sie sah sich jeden Mann an, der vorbeikam, und war immer wieder enttäuscht, wenn es nicht Munjan war. Zu dieser Zeit kam jene lahme alte Frau zu ihr, mit der ihre Großmutter und sie selbst gut bekannt waren. Subi erzählte ihr alles. Sie verheimlichte nichts. »Mein Gott, wie kannst du dich auf einen Mann verlassen?« rief die Alte. »Was soll ich denn sonst tun? Auf wen soll ich mich denn verlassen?« Die Alte war sprachlos. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte. Am Abend lief Subi durch die ganze Bazarstraße und suchte Munjan in allen Ecken und Winkeln. Tränen der Wut brachen hervor. So ratlos war sie nie zuvor gewesen, selbst beim Tode der Großmutter nicht. Subi! Subi wandte sich um, zwischen zwei Polizisten mit Handschellen gefesselt, kam Munjan. 6 Monate werden sie mir geben. Pass gut auf dich auf. Ich komme wieder. Subis Lippen bebten. Sie brachte kein Wort heraus. Heul nicht, Subi. Es war das letzte Mal. Er wurde aber nicht zu 6 Monaten, sondern zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. All sein Flehen und Bitten vor dem Gericht war umsonst. Einmal nach 6 Monaten durfte Subi ihn im Gefängnis besuchen. Sie hatte viele kleine Münzen gesammelt, die sie einem Mann gab, damit der für sie ein Bittgesuch schrieb. Als sie sich im Gefängnis trafen, war Subi im 6. Monat schwanger. Sie erschrak, als sie Munjan zu sehen bekam. Er sah aus wie ein Skelett in Hemd und Hose. »Wenn du nicht wärst, würde ich gerne lebenslänglich hierbleiben. Hier fehlt es weder an Arbeit noch Brot, Subi. Aber so kommt mir jeder Tag wie ein Jahrtausend vor.« Dass sie ein Kind haben sollten, machte ihn traurig und glücklich. 1000-mal ermahnte er sie, nur ja vorsichtig zu sein. Sobald sich ihm die Tore des Gefängnisses wieder öffneten, käme er geradeswegs zu der Steinhalle am Ufer des Flusses. Im Entbindungsheim durfte sie nicht länger als 3 Tage bleiben. Das Kind fest an sich drückend, kam sie heraus, Schritt für Schritt. Sie wäre lieber noch 2 Tage länger geblieben. Aber warum 2 Tage, auch 2 Jahre lang, möchte man da liegen? Das ist kein Armenhaus hier, sondern nur ein wohltätiges Krankenhaus, mahnte eine Schwester. Das Kind an ihrer Brust strampelte heftig. Als sie auf der Straße war, brauchte sie nur wenig Zeit, um die alte Frau wiederzufinden. Wieder gingen sie in die Padabhirama-Pillai-Straße, ein Obdach zu suchen. Sie zogen in die kleine Veranda eines verlassenen, ziegelgedeckten Hauses. Als die Hausfrauen aus der Nachbarschaft das neugeborene Kind sahen, wurden ihre Spenden besonders großzügig. Einige brachten Milch, manche auch kalten Reis für Subi. Nur wenn die Mutter genug zu essen hat, kann sie das Kind stillen. Diese Regel war bei den Frauen, die alle selbst Kinder hatten, nicht unbekannt. 10 Tage vergingen. Die Leute, die sich eben noch so rücksichtsvoll gezeigt und ihr Reissuppe geschenkt hatten, vertrieben sie nun mit harten Worten. Die mitfühlenden Herzen waren Wüsten geworden. Seht euch nur mal das Gesicht von diesem Kind an. In jedem Haus sind hier doch schon 9 Kinder. Subi magerte ab, bis sie fast nichts mehr an sich hatte. Das Kind war nur noch ein Skelett. Sie hatte keinen einzigen Tropfen Milch mehr. Hätte sie das Kind doch mit ihren Tränen tränken und damit seinen Hunger stillen können. »Warum schreist du so, du verflixter Balk?« sagte sie zu dem Jungen, der deswegen doch nicht mit seinem ununterbrochenen Jammergeschrei aufhörte. »Den ganzen Tag schrie er, die ganze Nacht schrie er. Eines Nachts schrie er lauter als je zuvor.« Subi saß bei ihm und starrte ihn an. Das Kind schlug mit Händen und Beinen wild um sich, wie von einem Skorpion gestochen. Es schrie mit weit aufgerissenem Mund. Es schrie so laut, dass man es bis zum anderen Ende der Straße hören konnte. Es wollte seinen Mund überhaupt nicht mehr zumachen. Es wurde Mitternacht. Das Kind war allmählich ruhiger geworden. Es weinte jetzt nur noch leise. Das Weinen erstarb in einem kläglichen Wimmern. Dann schluchzte es noch 1/4 Stunde lang. Allmählich hörte auch das Schluchzen auf. Und das Kind seufzte nur noch. Ein letztes Zucken ging durch seine Glieder. Und dann wurde es still. Es wurde Tag. Die lahme Alte tröstete sie mit allen Worten, die sie zur Verfügung hatte. Die Todesnachricht ging bei den Frauen dieser Straße von Mund zu Mund. Wie am Tag der Geburt waren die Leute auch jetzt plötzlich wieder bereit, Mitleid zu haben. Ohne dass sie darum bat, wurde Subis Gefäß mit Reis und Curry gefüllt. Subi warf keinen Blick auf das Gefäß. Sie schob es zu der Alten hin. Aber auch die Alte wollte jetzt nichts essen. Sie schob es beiseite. Schon gegen 10 Uhr am nächsten Morgen nahm Subi das Kind und ging mit der Alten zum Uyakundan-Ufer. Selbst die Kinder der Reichen werden an diesem Flussufer beerdigt. Sie gaben dem Totengräber all das Geld, das sie hatten, damit er ein Grab aushob. Allen Formalitäten wurde Genüge getan. Das Kind wurde eins mit dem Staub. Als sie zurückgekehrt waren, aß die Alte den Reis in dem Gefäß. Subi brannte der Magen vor Hunger. Schweigend ging sie zum Ufer des Kauveris in Chintamani. Sie badete und trank 4-mal eine Handvoll Wasser aus dem Fluss. Sie fühlte sich schwindelig. Es schien, als ob die alte Steinhalle sich im Kreise drehte. An demselben Ort, wo sie vor einem Jahr mit ihm gelegen hatte, kauerte sie nieder, schmiegte sich an den Stein an. Niemand weiß, wie lange sie so da lag. Subi. In ihrem verdunkelten Blick war plötzlich wieder Licht. Sie sah auf. Tränen überströmt umarmte sie Munyan, der neben ihr saß. Sie schluchzte und übergoss ihn mit Tränen. »Ich habe eben deinen Sohn beerdigt.« Langsam ging die Sonne unter. Die beiden sprachen nicht viel. Man weiß nicht, was einer vom Gesicht des anderen ablas. Lange sahen sie sich an. Ihre Augen erzählten sich, was man mit Worten nicht sagen kann. »Sorge dich nicht mehr. Du bist erschöpft vor Hunger. Die 2 Rupien, die sie mir im Gefängnis gegeben haben, habe ich gut aufgehoben. Komm, wir gehen in ein Restaurant und essen uns satt. Ja? Steh auf. Du wirst nicht mehr stehlen. Ich werde nicht mehr stehlen und du brauchst nicht mehr betteln zu gehen. Wenn es möglich ist, werden wir ehrlich leben. Und sonst bleibt uns immer noch der Kauveri.« An diesem Abend aß Subi sich zum 3. Mal in ihrem Leben satt.